Schule verraten. Ich hab meine Freundin betrogen und ich hab die Schule geschwänzt. Und ich hab meine Mutter belogen. Ich bin ein Charakter Schwachheit. Ja, ja. Nein, nein. Oh, oh, oh, das ist nicht schlimm. Freunde vergiften und ich werd meine Freundin verkaufen und dann geh ich ins Bordell und dann geh ich mich besaufen. Ich bin ein Charakter-Schwein.